Aber Heidschi Bumbaitschi vor langem, es sind bestimmt 30 Jahre vergangen. Es war so schön weihnachtlich alles geschmückt. Ihr alle wart lustig, denn euch hat nichts bedrückt. Deinen ersten Schluck Wein gab es hier. Etwas später kam dann dein erstes Bier. Jede Menge Feste im Jahr und niemand fand's sonderbar, dass ohne Glas es gab keinen Spaß im Übermaß. Ganz gemütlich war es daheim mit einem Glas voll Rotwein. Zu Hause sieht es kein Störenfried, was da geschieht. Aber Heidschi Bumbaitschi in der Schule, da wart ihr so unheimlich cool. Die Freunde, die hattest du fast unbegrenzt, charmant und humorvoll für all deine Fans. Wenn's zum Lachen dann einmal nicht war, gab's ne Runde, Spaß muss sein, ist doch klar. Nun brauchst du täglich einen Schluck, es kommt doch nur vom Leistungsdruck. Du spürst ihn doll, noch hast du Kontroll, bist hoffnungsvoll. Du sagst, es geht dir gut, hast den Mut, auch unbegrenzte Arbeitswut. Doch für den Schlaf trinkst du einfach brav, den schnappst du scharf. Aber Heidschi Bumbaitschi, die Liebe, sie fand ich im großen Getriebe. Ihr liebtet mit Leidenschaft so nimmer satt. Die Hochzeit, die fand in der Kirche bald statt. Ziemlich schnell zog der Alltag ins Haus. Als die Kinder dann kamen, war's aus. Immer öfter wurde es spät, ihr brauchtet Liquidität. In Wirklichkeit, in der Abendzeit, gab's Flüssigkeit. Deine Freunde trafst im Lokal, nur hier warst du dutzendmal emotional, ganz ohne Moral, seufz zum Fanal. Aber Heidschi Bumbaitschi nicht lange, da hielt sie dir nicht mehr die Stange. Sie packte deine Sachen und warf dich hinaus. Du sagtest, scheißegal, ich geh in das Brauhaus. Ohne Geld, weil ihr